Während wir von einem Termin zum nächsten hetzen, wer hat da noch Zeit, auf Mutter Erde zu achten? Während die Luft dicker wird und das Wasser saurer, sogar der Bienenhonig nimmt den metallischen Geschmack von Radioaktivität an. Es wird immer schlimmer, schneller und schneller. Die Zeit der Vorbereitung ist abgelaufen. Es heißt jetzt Zukunft kaufen, Zukunft verkaufen, bis keine Zukunft mehr da ist. Ich bin blind, ja, so geht er euch zu Ende.